Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. So, ja. Der Biografie mit und von Wizards of Avignon. Herzlich willkommen zu einer sehr frühen und neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts an diesem halb grauen, halb regnerischen Morgen. Also es ist wie so ein Halbmorgen, kein voller Morgen. Ich weiß nicht, habt ihr sowas, also so ein Gefühl manchmal, wenn ihr da aufsteht? Also erstens, heute müsste ich nicht vor 9 Uhr aufstehen und trotzdem bin ich seit halb sechs wach. Gestern musste ich um 7 Uhr aufstehen. Ich hätte wirklich bis 9 Uhr schlafen können, glaube ich. Das geht immer so. Ich denke, das geht den meisten Menschen so. Ich weiß es nicht. Mir auf jeden Fall. Gut, es ist früh. Es ist kurz nach 7. Also für manche Menschen ist das schon früh, für andere vielleicht nicht. Es gibt ja diese Workaholics, die schon um 5 Uhr beim Joggen sind. Respekt, würde ich auch gern können. Also ich kann aufstehen, egal wann, aber aus dem Haus gehen, da will ich nicht so eigentlich vor 9 Uhr. Ich bin eher so ein, wie so eine Schnecke. Also wenn ich mein Haus mit mir schleppen könnte, mich da hin und wieder zu verkriechen, dann wäre es mir egal, wo ich wäre. Aber sonst bleibe ich lieber im Haus als außerhalb, insbesondere wenn es früh ist. Gut, genau, ich will ein bisschen meine Nachbarn ärgern. Die haben mich gestern Abend geärgert. Und zwar, die haben irgendeine Schrottmusik gehört bis knapp nach 12 Uhr, also irgendwie, keine Ahnung, so 12.20 Uhr hörte es auf. Und es geht ja nicht darum, ich wollte ja nicht schlafen. Ich habe Filme geguckt, aber trotzdem, ich meine, ich schaue mir Filme an und muss mir dafür Kopfhörer reinmachen, weil ich sonst die Musik von denen auch höre. Und Polizei rufen bringt irgendwie in Bosnien nichts. Die kommen dann, sagen, mach mal leiser, bis ich weg bin oder so. Und ja, das bringt einfach nichts. Also kommt jetzt der böse Ruben raus und sagt sich, ich mache jetzt mal eine Folge und zwar über meine, wieder eine japanische Band. Und zwar, ich denke, es ist meine Lieblingsjapanische Band. Und zwar, es geht um eine Band, die sind, naja, die fingen an als Avantgarde-Theater 62 zu spielen. Also die Band gibt es nicht mehr seit 96. Als Band wurden die gegründet 67, also 62 erst Theater gemacht, bis 67, dann wurden die also die Formation wurde aufgelöst und wieder zusammengesetzt in einer Band, bestehend aus 11 Leuten, also nicht zur gleichen Zeit, aber während der ganzen Karriere waren 11 Musiker dabei. Der Sänger blieb die ganze Zeit und der Sänger singt ein bisschen wie Jim Morrison. Also so eine japanische Version von Jim Morrison. Und ich denke, das ist auch eines der Gründe, wieso ich die Band so super finde. Denn ich finde The Doors richtig geil. Ich glaube, ich sei eine meiner Lieblingsbands. Und das hier ist die japanische Version. Ich habe keine Ahnung, worüber der Mensch singt. Es gibt ja kaum Videos. Übersetzungen habe ich auch nicht gefunden. Gut, kommen wir zum Namen der Band. So, das Lustige ist, die haben eigentlich einen japanischen Namen. Das heißt Hadaka no Releases. Und ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Auf jeden Fall dachten die sich dann, wegen der Internationalität, geben wir uns mal einen internationalen Namen. Und die haben sich einen französischen Namen gegeben. Wobei das Lustige ist, dieses Wort Releases ist entweder eine Stadt, ein Name oder sowas, denn es ist gleich in jeder Sprache. Und die hießen dann irgendwann, anstatt Hadaka, hießen die dann Les Releases des Nudes. Gut. Also ich werde auf jeden Fall wie immer einen Link auf meinem Blog stellen, also romvagabund.blogspot.com, und da könnt ihr euch auch gerne die Wikipedia-Seite der Band anschauen und dann dort findet man auch die external links. Also es ist auf Englisch, leider gibt es die Seite nicht auf Deutsch. Und ja, ich denke, ich werde euch mal ein bisschen was vorspielen. Und zwar vom Lied, das heißt Otherwise My Conviction. Und ich finde das lustig, die meisten Namen von deren Liedern sind auf Englisch. Und die singen aber auf Japanisch, also der Typ singt auf Japanisch. Also wieso sich dann die Mühe machen und das auf Englisch setzen? Naja, vielleicht damit ich es bei YouTube finden kann, so wie ich es gemacht hatte vor langer, langer Zeit. Naja. Ja genau, spielen wir ein bisschen was vor und dann entweder sage ich was oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Bis gleich. So, das war ein kleiner Ausschnitt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe so das Gefühl, als würden die 2-3 Mal aus dem Takt fallen. Und das ist nicht nur bei diesem Lied so. Also entweder ist alternative Rockband irgendetwas, also ein Konzept, das ich nicht wirklich verstehe. Obwohl, die sind eigentlich eine alternative Avantgarde-Rockband. Und was auch immer das jetzt wirklich heißen soll, denn wir haben so viele Musikstilrichtungen mittlerweile, gab es früher auch schon, da kann man eigentlich jede Gruppe, kann man der fast eine eigene Stilrichtung verpassen. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ich mag es total, also hört euch auch andere Lieder im Internet an, wenn ihr wollt. Gott, man merkt wirklich, dass ich nicht ausgeschlafen bin, schätze ich mal. Denn ich strecke mich und gähne und keine Ahnung. Naja, ist ja ein fauvistischer Podcast, also man spürt so das Ambiente. Gut, zumindest bin ich nicht verschnupft, Hals zerkratzt oder sowas, was ja auch der Fall war. Insbesondere, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob ihr die Episode gehört habt, aber ich war irgendwann mal Eistester. Und das war wirklich sehr lustige Wochen. Und ich glaube, seitdem habe ich kein Eis mehr gegessen. Und ja, es gibt sehr komische Eissorten. Also ich bin eher oldschool, so Schokolade, Vanille, vielleicht irgendwas Fruchtiges, keine Ahnung. Aber so Eis mit salziger Eis und so ein Quatsch. Bah. Naja, auf jeden Fall, da war ich noch total immer so gerettet, und sowas. Also war schon eine lustige Zeit. Naja. Ich denke, das reicht vom Geschwafel und ich hoffe, ihr hattet Spaß, diese Band kennenzulernen. Das war's von mir, euer Ruhm Vagabund. Servus.